Bite FM. Es ist 2 Uhr. Herzlich willkommen zu Forward the Base hier bei Bite FM. Am Mikrofon begrüßt euch Carsten Frehe. Ihr könnt euch heute in der Sendung auf neue Songs von The Hempolyx, The Co-Operators und Total Hip Replacement freuen. Beginnen tue ich aber mit einem Klassiker von Freddie McKay. Creation Rebel von Freddie McKay und damit nochmal herzlich willkommen zu Forward the Base hier bei Byte FM. Ja, Freddie McKay hat 1979 das Album Creation an den Start gebracht und damit auch recht viel Erfolg gehabt. Aktuell gibt es ein Re-Release bei 17 North Parade, das ist ein Unterlabel von VP Records. Zudem gibt es in der heutigen Sendung neue Tunes von Total Hip Replacement aus Dänemark, den Hempolyx aus England und ebenfalls aus England den Co-Operators. Hier geht es aber erstmal weiter mit einem weiteren Song von Creation und zwar Positive Mind von Freddie McKay. You've got to think positive in this time. Oh yeah. Every day is not the same. Oh yeah. You've got to make it while you can. Try to live upright. to have a positive mind. Look all around you, what you see. There's a lot of mouth you've got to feed. Try to live upright like a man. Oh yeah. Cause every day it's not the same. You've got to have a positive mind. Cause running up and down won't help in this time. Running up and down won't help in this time. You've got to have a positive mind. Freddie McKay mit Positive Mind von Creation, ein Album, was von 1979 stammt und gerade wieder veröffentlicht worden ist bei 17 North Parade, ein Sublabel von VP Records. Ich komme zu neuer Musik von Total Hip Replacement. Die quirlige Truppe aus Aarhus in Dänemark hat jetzt wieder was veröffentlicht und der Song heißt Watch It Burn. praise like the choir boys. We are only here to bring the heat. We don't need your love. All we need is love. Watch It Burn von Total Hip Replacement aus Dänemark vom kommenden Album, das im Herbst erscheinen wird, habe ich so gelesen. Es gibt neue Musik auch von den Ham Pollocks aus London. Und zwar haben die einen Tune veröffentlicht, der heißt Night and Day. Und mit diesem Liedchen verneigen sie sich ehrenvoll vor Toots and the Maytals, die den Song schon in den 70ern mal aufgenommen haben. Und jetzt gibt es das Ganze in einer neueren Version, modifizierten Version, wo unter anderem auch Horseman an den Vocals zu hören ist. Thank you. Byte FM. Der französische Sänger Pupa Jim zusammen mit den Co-Operators aus Bristol mit dem Song Why We Got. Die Co-Operators haben ein neues Album veröffentlicht, das heißt Sounds from the Fridge, interessanterweise. Und das ist richtig großartig geworden. Da haben sie eben, wie gesagt, mit Pupa Jim zusammengearbeitet, aber natürlich auch mit ihrem langjährigen Begleiter Joe York, der ein Lied über eine kommende Trennung geschrieben hat. Bitter Sweet. I'm not alone. Bittersweet is our love. Joe York zusammen mit den Co-Operators Bittersweet, ein Song über das Verlassen des Partners, der Partnerin. Ja, Joe York mit seinem schönen Falsett ist ja umtriebig ohne Ende. Im letzten Jahr hat er zusammen mit Irie Ides aus Frankreich auch einen Tune veröffentlicht und der heißt Time. Joe York zusammen mit Irie Ides aus Frankreich mit dem Titel Time von dem Album Cream of the Crop 2023. Es gibt wieder Neues von Bad Records, auch aus Frankreich. Da ist ja immer relativ viel los und da gibt es eine neue Single von Icadab mit dem Sänger iFi und das Ganze nennt sich Musical Fever und geht so. One, two, three, good for you and good for me. Steady. This musical fever. Hey, hey, how you make dreadlocks? Hey, this a musical fever. Make it catch this, I wanna say so, and you feel like a warmer. Make you rock to the night, so. Give you reggae my lightness. I want me you them fi practice. Make you catch me the fever. And I control your tempo. The youth them want fi the robot up sound. And a woman must wear the crown. Them not no fool, them not no clown. Love your life so me here fi no frown. Have the key fi the fever. Pay your fee fi the fever. Have the key fi the fever. Full of musical shower, eh? It's a musical fever. Make you catch this, I want ya. Say so when you feel a little warmer. Come make you rock to the night, sir. Eh? To the reggae mind like this. For me, you them fi practice. Make you catch me the fever, eh? Make you catch me the fever. Shark attack where we dip on the block. Bussin' at the dreadlocks, they couldn't get a flop. And a woman rock to the top. At the tell them at the cream and the cup. Got the key to the fever. Pay your fee for the fever. Got the key to the fever. You know, this a musical fever. Go make you catch this, I want ya. You know, make you feel a little warmer. Go make you gather to the night, sir. So, feel it in my like this. Me want me you them feel practice. Make you catch with the fever. Make you catch with the fever. Lord of God of mercy, had a nice party. Catchy bite, got the robot up tight. Catchy bite. Catchy bite, got the roots on right. Catchy bite, make it all unite. Catchy bite, we no fuss, no fight. Icadab zusammen mit iFi und dem Titel Musical Fever. Das Ganze erschien bei Bad Records in Frankreich. Richtig schönes Stück. Mit Live That Life hat John Moon aus Berlin ein neues eine neue Veröffentlichung herausgebracht bei seiner eigenen Firma Jutmann Records. Und auf diesem Album ist unter anderem der nächste Titel zu hören, Different Style. Und da ist auch noch Bronwyn mit am Mikrofon zu hören. John Moon in a different style. Just sit back, take a deep breath and smile. Eventually everything will be alright. You're not alone, you have so many on your side. Sometimes it seems like the world has gone wild. Just sit back, take a deep breath and smile. Eventually everything will be alright. You're not alone, you have to get that on your mind, yeah. I just said I am calling. If you are right, yeah. 'Cause When I woke up this morning, I realized it's been a while, yeah. And you say you are a fool, and you give thanks for life, yeah. Because sometimes it's tough, but still you survive, yeah. We make something out of nothing each time we wake up. And there's so much more in each one of us. So much more in each one of us. So much, so much more. Sometimes it seems like the world has gone wild. Just sit back, take a deep breath and smile. Eventually everything will be alright. You're not alone, you have to get that on your mind, yeah. Sometimes it seems like the world is not right, so just sit back, take a deep breath and smile. Eventually everything will be alright. You're not alone, you have so many on your side, yeah. Join me on this ride. Jump on board, take a seat, hold on tight. And we travel through the day to the midst of the night. You wanna fly away, leave our sorrows behind. Aber alle anderen haben keine Zeit, that's alright. And I wish you and I, we could find it. Just a little time to take care of I and I. So in the last day we will stand united. Keep our head up high when we realize. We make something out of nothing each time we wake. So much more in each one of us. So much more in each one of us. So much, so much more. Sometimes it seems like the world is not mine. Just sit back, take a deep breath and smile. Eventually everything will be alright. You're not alone, you have so many on your side. Say jump moon in a different style. Just sit back, take a deep breath and smile. Eventually everything will be alright. You're not alone, you have to get it on your mind, yeah. You're not alone, you have so many on your side, yeah. Not alone, you have so many on your side. Not alone, you have so many. Jon Moon zusammen mit Bronwyn, Different Styley, von dem neuen Album Live That Life auf Hubman Records erschienen. Richtig schönes Stück, finde ich. Ja, jetzt geht's deutlich schneller weiter. Ich weiß gar nicht, wie die Brücke dahin kriege. Tashino hat jetzt ein neues Album veröffentlicht, das heißt Dance Music in a Different Style. Und da vermengen sie wirklich eklektisch alles, was irgendwie so geht. Und beginnen tut das Album mit dem Titel Enter the Dance Hall, und da ist Brother Culture am Mikrofon zu hören. Ja, hört selbst und put your dancing shoes on. Original roots MC for freestyle, so nice style. Tashino zusammen mit Brother Culture und dem Titel Enter the Dance Hall von dem Album Dance Music in a Different Style, das gerade erst erschienen ist. Wirklich ein sehr eklektisches, schönes Tanzalbum. Unter anderem auch mit folgendem Tune, Way Up heißt der, und da ist der Sänger Tivoni am Mikrofon zu hören. FM. Thank you. off a MP3 and vinyl in your hand. Cause you know said this a rap but the bar I'm obsession. So easy dump on me because you're strictly number one. Ask me chant up on the mic I with me style and pattern. Watch the people in my rocket with the satisfaction. So don't you try to test me cause me run the nation. And if you trouble this we bring up a bomb and bomb slam. Raise up the green down, raise up the speaker. Bulletproof hieß der Song und produziert wurde er von Dubbermine aus Kalifornien. Am Gesang war Johnny Go Figure zu hören, der kommt aus New York. Und das Ganze ist erschienen als Bulletproof EP bei Dubstoy Records. Ich komme jetzt, ich reise jetzt zurück in die 90er Jahre. Da gab es in Hamburg eine ganze Menge Dub zu hören. Unter anderem war Pensy mittendrin und das Dub Me Rough System auch und Silly Box und viele, viele andere. Und so schön ist es dann auch wieder, dass Lion's Den sich jetzt einigen Tunes angenommen hat aus dieser Zeit und auf Vinyl veröffentlicht hat. Unter anderem den Song Generation of Change von Pensy und dem Dub Me Rough System, den ihr jetzt hier hört. Hey, Generation of Change, Generation, Generation of Change, Generation. Them will ask. A child that is born Generation of Change, Pensy zusammen mit dem Dubmy Rough Sound System. Ja, gerade wieder neu erschienen bei Lion's Den. Wirklich schöne Erinnerung an Mitte der 90er Jahre, wo Hamburg in Sachen Dub ein richtiger Hotspot gewesen ist. Rund um die Flora war wahnsinnig viel los. Silly Walks war dabei, Yell, das Dubmy Rough Sound System, Pensy, auch mit Irie Hi-Fi, seinem eigenen Label und. Eine sehr, sehr aktive Zeit in Hamburg, die wirklich Spuren hinterlassen hat. Ja, ich komme zum Ende. Nächste Woche sitzt hier wieder die Gardi und spielt ihre Selection. Zum Abschluss spiele ich hier einen Song von Tenor meets Oddy von der Do No Hurry EP und das ganze Liedchen heißt Showdown und damit tschüss, am Mikrofon verabschiedet sich Carsten Frehl. Oh yes, man. Why do you like that? Stop taking that show. Run. Hey, we are coming ready, ready. Yeah. Fire. It's a musical showdown. People are gonna feel it. Music keep you bubbling from now till the morning. Why it's a musical showdown, we cannot refuse it. All the people are massive one time, the whole of we are rocking. Why are see, got to be ready. Here I come, figure out them steady, yeah. All that we are coming tonight, we make the good time roll. Star of the show. song, that is all I know. Why are you? So where you are gonna get in time, you will buy out for more. Well, sing and them a singing song. Showdown, come free, rock your boat. DJ them a DJ so. Flash it and run it on the stereo. Here we are gonna rock it all night long. Surround